Dann ist es Andreas Siegel gelungen, die vielen Details in Sachen Grabgrube zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. Zwar sei noch Vorsicht geboten, doch spreche alles dafür, dass die Frau und das Kind in einem korbartigen Behältnis bestattet worden seien, und zwar in einem rechteckigen, das wahrscheinlich aus Weidenruten geflochten war. Nun war dieses Flechtwerk sorgsam in die eigentliche Grabgrube eingepasst worden, so dass eine eigene Grabkammer entstand. An der einen Ecke der Grube musste nachgebessert werden, damit alles passte. Dann wurde der Raum zwischen der Grubenwand und dem Flechtwerk mit weißem Lehm verfüllt, erklärt Siegel. Die Innenseite des Einbaus war rot verputzt, inmitten der weißen Umrandung leuchtete die rote Grabkammer umso mehr. Vermutlich ist die so entstandene Kammer mit Hölzern abgedeckt worden, nachdem die beiden Toten und die Beigaben in ihr platziert und mit Rötel bestreut worden waren. Darüber könnte dann der Aushub aus dem Grab aufgeschüttet worden sein. Die beiden in einem verputzten Weidenkorb, das klingt nach dem kleinen Mose, der in einem Korb aus mit Erdharz und Pech abgedichteten Schilfrohr dem Nil übergeben wurde. Erahnen wir hier eine frühe Jenseitsvorstellung? Reisten die beiden in ihrer Weidenbarke den Todesfluss hinunter? Die neuen Erkenntnisse eröffnen nun eine weitere Option der Bestattung. Das Kind könnte nachträglich an die Seite der Schamanin gelegt worden sein. Die besondere Grabkonstruktion ermöglicht es nämlich, das Grab mit wenig Aufwand wieder zu öffnen. Schon früh war aufgefallen, wie hervorragend die Wände des unteren Teils der Grabgrube gearbeitet waren. Ganz so, als wären Spaten im Einsatz gewesen und nicht nur Geweihhacken. Deutlich waren gerade Segmente zu erkennen. Eine geometrische Figur zeichnete sich ab. Ihre Form ließ sich jetzt endlich rekonstruieren. Ein Rechteck, wie der korbartige Einbau? Nein, sagt Andreas Siegel. Alles spricht für ein Achteck. Achteckig? Ein Oktogon? Ja, und zwar ein erstaunlich regelmäßiges. Für die Vorgeschichte, mindestens für das Paläolithikum und das Mesolithikum, ist das wohl einzigartig.